Spreng, Winnetou! Sie kommen! Ah! Winnetou! Mein Bruder, du bist getroffen. Charlie. Wo ist mein Bruder getroffen? Hier in der Brust. Ich werde nach der Wunde sehen, Winnetou. Was, Charlie? Es ist vorbei. Sind die weißen Gefangenen frei? Ja, sie sind frei. Hier stehen sie alle. Das ist gut. Hat mein Bruder noch einen Wunsch? Ja. Führe die Männer in die Großwendreberge. Am Metzurfluss liegen solche Steine, wie sie suchen. Sie haben es verdient. Was noch, mein Winnetou? Mein Bruder, vergesse den Apachen nicht. Er bete für ihn zum großen Manitou. Und was willst du sagen, mein Winnetou? Winnetou bittet die Männer, ihm noch einmal das Lied der Königin des Himmels zu singen. Werden sie das für den roten Mann tun? Ich höre, mein Winnetou. Sprich zu mir. Charlie, ich glaube an den Heiland. Winnetou ist